Eine innere Stimme sagt mir, Anna, lass das, Anna, lass das, sonst passiert was. Doch die innere Stimme straft man einfach Lügen. Anna ist nicht klein zu kriegen, denn die Anna braucht einen Hampelmann. Da hat sie Freude dran und fängt sie mit ihm zu spielen an. Sagt die innere Stimme plötzlich, Anna, lass das, Anna, lass das, sonst passiert was. Anna denkt in allen Dingen objektiv. Einmal geht's gut, ein andermal geht's schief. Was ist schon wirklich dran an so einem Mann? Sieht man einmal die Männer richtig sich an? Die nennt man nun stärkeres Geschlecht, das ist so dumm. Denn wenn ich will, halten sie still, ich spring mit ihnen um. Eine innere Stimme sagt mir, Anna, lass das, Anna, nun lass das, sonst passiert was. Doch die innere Stimme straft man einfach Lügen. Anna ist nicht klein zu kriegen, denn die Anna ist so wie sie ist. Und wenn sie scherzt und küsst, bis er dann ganz hingerissen ist, sagt die innere Stimme plötzlich, Anna, lass das, Anna, nun lass das, sonst passiert was. Anna ist in allen Dingen Optimist, was unter uns gesagt das Beste ist. Hand mal aufs Herz, ob eine jung oder alt, kommt es nicht vor, dass man sich plötzlich verknallt, gerade in den, der weniger schön doch männlich ist. Da wirst du schwach, spönst weh und ach, weil du im Zweifel bist. Eine innere Stimme sagt dann, Anna, mach das, Anna, mach das, du versäumst was. Und die innere Stimme ist nicht klein zu kriegen, Anna, du wirst unterliegen, denn die Anna fühlt, das ist der Mann, an dem ist alles dran, zu dem man ein Süßer sagen kann. Und die innere Stimme bittet, Anna, mach das, Anna, mach das, ja, der hat was. Anna denkt in dem Fall nur noch positiv, das ist der Geist, nach dem ich rief.